alter Mord. Schein, euren tödlichen Flammen. Komm, betört dieses Kind, das ist der Sünd verfolgt, die Teufelsnamen. Und ihr steigen echt für die Weise, erwidert ihr, sonst lächelt Glück euch aus. Thank you. Liedchen singen, wir wollen vielleicht so. Was machst du mir vor, Liedchen, so Liedchen zu? Was machst du vor, Liedchen, so Liedchen zu? Was wünsche dir frei, wenn ihr sagen wie, was machst du? Oh. Oh, my God.